Deutschlandfunk. Tag für Tag. Es gibt zwei gegenläufige Trends. Die einen attackieren den Islam zum Teil massiv und unreflektiert. Die anderen rechtfertigen alles und jedes mit Hinweis auf kulturelle Traditionen oder die Religionsfreiheit. Islamkritik wird so zum Spielball in einer hysterisierten Debatte. Dabei ist Islamkritik nicht gleich Islamkritik. Während manch ein selbsternannter Islamkritiker die Religion am liebsten ganz verbieten würde, streben andere islamische Reformen an. Christian Röther stellt sie vor, die 5 Prototypen des Islamkritikers. Typ 1 und die Reihenfolge stellt keine Wertung dar, der Islamhasser. Er nennt sich zwar zumeist Islamkritiker, hat damit aber vor allem eines erreicht, den Begriff Islamkritik nachhaltig verdorben. Der Islamhasser will am liebsten alles verbieten, was mit dem Islam zu tun hat. Moscheen, Koran, Muslime. Typ 2 der Islamkritiker geht ein wenig differenzierter vor, der Ethnopluralist. Er weist jeder Kultur ihren Raum zu und will Muslime aus Deutschland verbannen. Ein typischer Vertreter ist der Islamwissenschaftler und AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider, der bei Pegida in Dresden sagte: Der Islam hat eine Heimat und dort, in seinem angestammten Gebiet, darf er so sein, wie er will. Wir wollen nur nicht, dass er sich hier bei uns, in unserer Heimat, wo er fremd ist, breit macht. Und das ist unser gutes Recht. Früher war der Ethnopluralist in der extremen Rechten zu Hause. Mit der AfD ist er jetzt in den Parlamenten angekommen. Ganz anders Typ 3, der intellektuelle muslimische Islamkritiker. Er oder sie will den Islam reformieren oder in seine Grenzen verweisen. Prominente Vertreter sind beispielsweise Necla Kelek, Seyran Ateş oder Bassam Tibi. Für mich ist das Grundgesetz, vielleicht ist das heretisch, aber ich wage es zu sagen, das Grundgesetz emotional. Ja, ist das so wichtig wie der Koran? Anzutreffen sind die reformorientierten Muslime nicht etwa in islamischen Gemeinden, um dort etwas zu bewirken, sondern vor allem in Feuilletons und Talkshows. Dort findet sich auch Typ 4, der deutsche, nicht-muslimische Islamkritiker. Reden wir nicht von Thilo Sarrazin, eher von Alice Schwarzer oder Henrik M. Broder. Seit Jahrzehnten erhebt Typ 4 die gleichen Klagen, in etwa: In islamischen Parallelgesellschaften werde der Schwimmunterricht unterwandert. Ein reaktionäres Weltbild mache sich breit. Obwohl diese Islamkritiker oft einen linksliberalen Hintergrund haben und für die Trennung von Staat und Religion plädieren, müssen sie sich immer wieder als rechtsextrem bezeichnen lassen. Vor diesem Vorwurf ist auch Typ 5 nicht sicher, der Ex-Muslim oder die Ex-Muslimin. Mina Achadi, die Vorsitzende des Zentralrats der Ex-Muslime, hielt dem kürzlich im Deutschlandfunk entgegen: Wir sind der Meinung, Säkularismus ist die Antwort und wir brauchen eine säkulare Stadt. Wir verteidigen moderne Kultur, wir verteidigen ein modernes Leben in Deutschland und wir verteidigen Frauenrechte, Menschenrechte, freie Meinungsäußerung und wir sind gegen islamische Organisationen. Ex-Muslime gelten so manchen aktiven Muslimen als Abtrünnige. Sabatina James zum Beispiel. Sie wuchs in einer muslimischen Familie auf und versteht sich heute als Katholikin. Ex-Muslime und Islamkritiker wie sie müssten sich versteckt halten, sagt James in einem ihrer YouTube-Videos. Denn wer sich kritisch über Islam und seinen Propheten äußert, der riskiert schnell sein Leben. Islamkritik, tatsächlich kein einfaches Terrain. All diese Positionen, vom Islamhasser bis zum Ex-Muslim, werden immer wieder in einen Topf geworfen. Vor allem von jenen, die die Islamkritik nicht differenzieren können oder wollen. Die Islamkritiker giften oft zurück und bezeichnen ihre Kritiker schlicht als Islamversteher. Auch nicht gerade eine differenzierte Position.